Mit der Urbanisierung verlagerte sich das diffuse Feld der Legendenbildung, irgendwann zusehends gen Metropole. Und selbstverständlich auch kleinere Konglomerationen anthropogener Siedlungseinheiten. Setting? Im weitesten Sinne dennoch. Der ambivalente Großstadtdschungel, eine virtuelle Welt für sich, ein Layer über der per se neutralen, eventuell gar ein wenig fade anmutenden Realität, scheinbar rational durcheinander gewürfelter Baukomplexe. Indes keine einsamen HeldInnen, die umherstreifen und sich mit dubiosen Abenteuern herumschlagen. Naja, eigentlich durchaus, allerdings ruhe der Schwerpunkt mittlerweile eher auf dem Absurden, dem Eindringen eines vornehmlich dem Aberwitz huldigenden Mythos in die allzu kalkulierten Architekturen unseres auf engstem Raum zusammengepressten Miteinanderlebens. Und leben müssen's, weil viele kaum vor einer Wahlmöglichkeit stehen oder es anders nie kennengelernt haben. Und da uns nahezu alles, was uns bloß tendenziell an klassische gut-böse Konflikte erinnert, ein unangenehmes Gefühl erzeugt, pfui, Pathos, pfui, laben wir uns nun lieber an vermeintlich seltsamen Begebenheiten, die zwar irgendwie stattfinden hätten können, doch unser Empfinden für Plausibilität auf eine schwierige Probe, dasselbige dadurch neu kalibrierende Probe stellen. Die obskuren Initiationsriten der zivilisierten Wilden, stattfindend im Rahmen heimeliger, eine Melange aus Heimlichkeit und Vertrauen, Schwafelrunden, wo völlig an den Haaren herbeigezogene Beziehungsgeflechte errichtet werden. Habt ihr schon gehört? Der, die, das, der, die, meiner, der, meine, habt das, ihr schon die, gehört? Meiner, das, meines, deren, dessen, meiner, der, dessen, meines, deren, die, dessen, die, der, dessen, das, die, wiederum...